Das waren Landlines, eine fantastische Neuentdeckung aus Denver. Die musizieren mit zwei Celli, Kontrabass dazu, Schlagzeug und Percussion. Die Töne sind akzentuiert und lassen viel Zwischenraum und die Songs können richtig atmen und sich dabei nacheinander entwickeln und entfalten. Und das Track für Track, was erstaunlich ist, da alle Songs im Laufe der letzten Jahre von den drei einzelnen Mitgliedern Martina Gribic, Ross Herrada und Anna Mascarella in Eigenregie entstanden sind und hier sozusagen als Trio, als Landlines nochmal zusammen kompiliert wurden und das Ganze dann bei ihrem Debütalbum Landlines dann auch drauf zu hören. Schöne Platte, war letzte Woche auch ihr Album der Woche beim Sunday Service für alle Fans von, weiß ich nicht, frühen PJ Harvey, Nina Anastasia oder auch vielleicht einigen Come-Fans ist sowas auf jeden Fall zu empfehlen. Beim Sunday Service gibt es in der letzten Stunde noch Musik von Grant Hart, Lila Diane ist dabei, es gibt Musik von Owen, von Kanye West und von Maya Hawthorne, aber hier ist mal aus Island Samaris. Stýjar silfur skaut eins og vin alvalds byður eftir þinni vissu braut öllum þreyttum ljós þitt ljáður læstum glugga sér hvernig Láti mig hjartum þjáður Öllum þreyttum ljós þitt ljáður Læstum glugga sér hvernum Láti mig hjartum þjáður Góða tunglum loft og lífur Ljúft við skýjar silfur skaut eins og vin alvalds Das war Sam Harris, eine junge, sehr, sehr junge Künstlerin aus Island, die hier ihr selbstbetiteltes Debütalbum diese Woche veröffentlicht. Das Ganze ist wirklich sehr schön gemacht. Sie singt auf Isländisch, was hier immer so einen kleinen Exotenbonus bekommt. Dazu gibt es ja moderne elektronische Beats, dazu ein bisschen klassische Arrangements und fertig ist. Wirklich ein sehr schönes Debütalbum. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Presse und in den Medien groß einschlagen wird. Wo habt ihr es zuerst gehört? Natürlich beim Sunday Service. Ein alter Haudegen ist Grant Hart. Er hat Husker Du mitgegründet, zusammen mit Bob Mould und Greg Norton. Die Band zwischen 79 und 88 ziemlich einflussreich gewesen, obwohl nie den großen Durchbruch gehabt. Zwei, drei gute Alben veröffentlicht und dann waren sie doch wieder verschwunden. Bob Mould gründete diverse andere Bands, wie Sugar zum Beispiel, und war einigermaßen erfolgreich. Und Grant Hart macht erstmal Solo weiter, hatte einen fantastischen Song veröffentlicht, 2541, eine Ballade, die auch heute noch unter die Haut geht. Und dann mit Nova Mob eine Band gegründet, die auch nicht wirklich erfolgreich wurde. Jetzt gibt's aus dem Nichts kommend ein neues Soloalbum von Grant Hart, ein Doppelalbum. The Argument heißt es. Und hier der Track Morningstar. Love. Morning Star. Das war ein Track von Grant Hart von seinem neuesten Album The Argument. Früher hat er Schlagzeug gespielt und gesungen bei Husker Du. Wenn er gesungen hat, dann waren es eigentlich eher immer so die, sag ich mal, melancholischeren Songs bei der, ja eigentlich eher so eine Hardcore-Band Husker Du. Wer sie kennt, der weiß, was für einen Sound sie hatten. Und ja, Nova Morg, da hat er dann angefangen als Gitarrist zu arbeiten und sich auch mit dem Vordergrund zu stellen. Und solo klappt das ja auch ausgezeichnet. Seine Heroinsucht damals hat übrigens zum Split von Husker Du geführt, nachdem sie gerade bei einem Major-Plattenlabel unter Vertrag waren, damals als wirklich eine der ersten Indie-Bands in den USA. Und ja, damit dann auch das Aus besiegelt. Ich glaube trotzdem, dass Bob Mould und Grant Hart noch Freunde sind und sich ab und zu nochmal treffen auf einen Kaffee. Aber Musik zusammen machen, glaube ich, das tun sie nicht mehr. Noch ein Track von Grant Hart, und zwar Is the Sky the Limit? Is the sky the limit? Da chillten noch, keine Ahnung, sollen das Grillen sein oder ist das eher elektronisch? Keine Ahnung, Husker Du waren das nicht, sondern Grant Hart, der ehemalige Schlagzeuger von Husker Du. Und ganz ehrlich, da sind ein paar gute Tracks drauf, aber 20 Songs auf diesem Doppelalbum, da ist auch viel Füllmaterial dabei, da wäre weniger, vielleicht dann auch mehr gewesen. Das ganz genaue Gegenteil, das macht Gray Reverend, ein Künstler, der, glaube ich, in New York residiert und ein EP gerade veröffentlicht. Die heißt Everlasting. 4 Tracks drauf, alle 4 großartig. Hier der Titelsong. Musik. listen to what some say. Who can only warn me on these islands? Down is such a long way for me. You don't want to go. Taken from the outside, I can be the one who always almost gone before you run. Believe me, you don't want to know. Left behind, everlasting everything is on the other side. Let me find everlasting, everything is on the other side. Das war ein Track von Grey Reverend von der gleichnamigen EP. Vier Tracks drauf, alle ganz, ganz toll. Grey Reverend, das ist L.D. Brown. Der veröffentlicht auch dann irgendwann im August mit A Hero's Lie sein neuestes, sein zweites Album. Musikalisch ist er beeinflusst von, weiß ich nicht, Elliot Smith, José González natürlich, Ray LaMontagne vielleicht, Will Oldham. Und er war vor kurzem erst bei dem Track First Fires bei dem neuen Album von Bonobo zu hören, da auch sehr, sehr schön sein Gesang, aber solo ist es dann wirklich fast unschlagbar. Von ihm auch noch ein Track von der Everlasting EP, Song heißt Lament. Tell me, set me free. since I found a friend. Black has turned to blue, and all I want is you. Innocent Maya Hawthorne hörten wir, der Track vom neuesten Album Where Does This Door Go? Und das ist Album der Woche beim Sunday Service. Ich habe lange überlegt, ob ich die Platte hier nehmen soll, aber sie ist extrem gut, hat diverse Ohrwürmer, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen. Und ja, auch wenn sie extrem radiotauglich produziert ist und manchmal etwas überproduziert ist, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Platte. Und deshalb, dann lehne ich mich gerne mal aus dem Fenster und nehme das hier als Album der Woche. Vor allen Dingen auch Maya Hawthorne, die auch schon immer gute Sachen gemacht hat und dieser Platte auf jeden Fall keine schlechte abliefert. Maya Hawthorne ist eigentlich Andrew Maya Cohen. Und das Maya, klar, kommt aus dem, von Maya Hawthorne, kommt aus dem zweiten Vornamen. Vornamen. In der Hawthorne Street ist er aufgewachsen, in Michigan. Da kommt dann dieser zweite Name her. Maya Hawthorne kommt inzwischen aus Los Angeles und ja, eben gerade gehört The Innocent. Ein weiterer Track von ihm, Ellie Jones. Hawthorne hörten wir mit Ellie Jones, der Track vom neuesten Album Where Does This Door Go? Die dritte Platte von ihm, die erste erschien 2009, A Strange Arrangement, dann gab es 2011 How Do You Do und jetzt 2013 Where Does This Door Go? Also jetzt scheint ziemlich regelmäßig zu sein mit seinen Plattenproduktionen und hat sich bei dem neuesten Album ein bisschen von seinem alten Sound entfernt. Früher war das sehr soulig, ein bisschen retro-lastig von dem Instrumentierung her. Inzwischen klingt das wirklich hier nach R&B, dort nach Hip-Hop, dann wieder nach Pop. Ganz, ganz groß produziert das Ganze. Und was erstaunlich ist, er hat im Gegensatz zu anderen Hip-Hop-Künstlern, die das so häufig machen, dass sie ganz, ganz viele Gäste auf ihren Alben drauf haben, hat er wirklich nur bei einem Track jemanden dabei, und zwar Kendrick Lamar, einmal in den Vocals. Ansonsten Maya Hawthorne selbst zu hören bei dieser Platte. Dies Album der Woche hier beim Sunday Service. Noch ein weiterer Track. The Only One, Maya Hawthorne. Sometimes this life ain't what it seems. Know what I mean? When you dream at night, does it feel like you are in between? Caught in the beam. Vom Album Where Does This Door Go? Er hat selbst gesagt, die Platte klingt so ein bisschen wie Steely Dan. Trifft auf die Beastie Boys. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das ganze hier Album der Woche, dazu auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Ein weiterer Künstler, der groß ist, zumindest was Plattenverkäufe angeht, das ist Kanye West. Er hat gerade mit Jesus seine neue Platte veröffentlicht und da gehört der Explicit Lyrics Sticker auf jeden Fall drauf aufs Album, weil jedes dritte Wort in jedem Song ist irgendwie Motherfucker, Dick, Pussy oder auch irgendwie, keine Ahnung, alles Mögliche. Ganz, ganz furchtbar, was die Vocals betrifft. Ich frage mich, ob er das nötig hat, ob man im Hip-Hop wirklich immer der Coole sein muss und in seinen Texten einfach nur so verbal um sich hauen muss, sexistisch, dass es gar nicht mehr geht. Ganz schlimme Platte, wenn ihr mich fragt. Trotzdem ein Track daraus. On Site. Now we're Yeezy season approaching, fuck whatever y'all been hearing. Fuck whatever y'all been wearing. A monster about to come alive again. Soon as I pull up and park the Benz, we get this bitch shaking like Parkinson's. Take my number and lock it in. Indian hair, no moccasins. It's too many hoes in this house of sin. Real nigga back in the house again. Black Timbs all on your couch again. Black dick all on your spouse again. And I know she like chocolate men. She got more niggas off than Cochran. Huh? On sight. On sight. How much do I not give a fuck? Let me show you right now for you give it up. How much do I not give a fuck? Let me show you right now for you give it up. Baby girl try and get a nut, and a girl try and give it up. Chop them both down. Don't judge them, Joe Brown. One last announcement. No sports brawl, let's keep it bouncing. Everybody wanna live at the top of the mountain. Took her to the blues to try to sip the fountain. That's when David Gruttman kicked the out. But I got her back in and put my dick in her mouth. On sight. On sight. Right now, I need right now. Right now, I need right now. Right now, I need right now. Kanye West hörten wir on site, der Track von Neuestem Album Jesus, und die Sounds daraus sind wirklich total der letzte Schrott. Zwischendurch hat er mal so eine Girlband reingesampelt, wie wir gerade eben gehört haben. Das war dann wirklich ganz schön, so eine 60s-Nummer irgendwie, aber auch nur 14 Sekunden. Dann ging es weiter mit diesem komischen Elektro. Geballer, was man wirklich nicht hören muss. Ganz ehrlich, Kanye West, früher haben sie mal besser geklungen. Alila Diane als nächstes nach so viel nervigen Sounds wieder. Ruhige Singer, Songwriter, Musiker beim Sunday Service. Ihre neueste Platte, About Farewell, erscheint diese Woche. Auch schon das vierte Album der Singer-Songwriterin aus den USA. Musikalisch sehr reduziert, sehr ruhig. Fast schon zu ruhig, muss ich sagen. Hier kommt ihr Colorado Blue. I drove you home that autumn day to your mother's house. The paint was old, the dogs were barking. I sat upon the rug. Oh, I think you sometimes of the snow and that Colorado winter blue. Your eyes were green, your skin was darker than the color of my home. We took a shower in the dark. Mother wasn't home. Oh, I think you sometimes of the snow and that Colorado winter blue. We watched the sunrise over town from your neighbor's roof. I remember taking photographs in the cul-de-sac. Oh, I think you sometimes of the snow Colorado winter moon. Then you headed east and said her name. I read between the lines. I caught a plane to Denver. Your eyes had turned to stone from that cold apartment window. I saw you fade into the snow when you left me for alone. You left me in the snow. I got high with an art teacher of mine. I learned how to paint portraits and landscapes with perspective. But I've been sitting here the better part of 18 years, blank stare, blank canvas. I'm in need of a new view, some new scenery to render. There's a boat leaving. Where it goes, I don't know. Buried alive, a history teacher by my side. Lest I forget those mistakes that better men have made. Battles fought and lost, small victories at what cost. A curriculum is dated, my inspiration fading. Slow setting sun. There's a boat leaving. Where it goes, I don't know. But if it floats, I'm getting on. With or without you. Thank you. Mike Kinsella ist ein richtiger musikalischer Tausendsasser. Er spielt in diversen Bands mit, bei Captain Jazz, American Football oder auch Owls hat er schon seine Dienste geleistet und als Owen macht er hervorragende Solo-Platten. Seine vierte erscheint diese Woche. Lamide Peuple heißt diese. Darauf gibt's schönste Singer-Songwriter-Musik angereichert mit, keine Ahnung, ein paar elektronischen Einspielungen, ein paar Handclaps, ein bisschen Piano hier und da, wie gerade eben gehört bei dem Track I Got High. Schöne, ruhige Platte, die manchmal so ein bisschen Höhepunkte vermissen lässt, aber, sag ich mal, als ganzes Album wirklich von vorne bis hinten gut durchzuhören ist. Von ihm auch noch ein weiterer Song, der heißt Blues to Black. Hier kommt Owen. Fearless flies in my mouth. Dead moths in the sheets. I'm so still like paralytic. Tonight I'll sleep in the gutter. Tomorrow I won't remember. By the time Das war Owen alias Mike Kinsella mit dem Track Blues to Black. Da klingt er so langsam aus. Das Ganze vom neuesten Album L'Ami du Peuple und ja, der Künstler aus den USA, bei vielen, vielen Bands mitgespielt, aktiv gewesen und ja, ein ganz alter Held sozusagen. Das, liebe Leute, war das Sunday Service für heute. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war musikalisch was dabei für euch, abwechslungsreich genug und ein paar Tipps bekommen für das, was ihr euch demnächst mal zu Hause selbst anhört. Weiter geht's zum Schluss hier mit Tokyo Sex Destruction. Die Band kommt aus Spanien, ich glaube irgendwo aus Barcelona. Sagittarius heißt ihr neuestes Werk. Davon hören wir den Track, der da heißt Give Me Something to Believe In. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Nothing over there, if someone's win, I say it.